Ein für die politische Tätigkeit des Jesuiten Lamormaini sehr beweiskräftiges Aktenstück ist sein eigenhändiger Bericht vom 18. September 1630 an Ferdinand II. Über Vorschläge, die der Kurfürst von Bayern ihm, Lamormaini, gemacht habe, über das Verhalten zum Winterkönig. Diese Sache gehört auch zum Gewissen und zur Religion, steht am Schlusse der lamormainischen Ausführungen. Der Bericht beschäftigt sich ferner mit Truppenverteilungen in Pommern und Schlesien und mit der Besetzung der obersten Gerichtshöfe in Speyer und Wien, denen Saumseligkeiten vorgeworfen wird. Wortlaut des Berichtes bei Dudik am angegebenen Ort, Seite 337 und folgende. Selbst der den Jesuiten sehr günstig gesinnte katholische Geschichtsforscher Steinberger urteilt über Lamormaini und sein Verhältnis zur Politik: In der Wiener Hofburg übte der vielgenannte P. Wilhelm Germain Lamormaini einen ziemlich weitgehenden Einfluss auf seinen kaiserlichen Filius Spiritualis, Ferdinand II., aus. Der Kaiser folgte dem Rat und dem Urteil seines Beichtvaters wie das Schaf dem Hirten und weihte ihn, um sein Gewissen nach jeder Richtung sicherzustellen, in alles, auch in die unbedeutendsten Kleinigkeiten ein. Was die politischen Anschauungen des Pater Lamormaini betrifft, so lässt die Stellung, welche er sowohl in der mantuanischen Erbfolgefrage als auch in den dem Prager Frieden vorausgehenden Beratungen einnahm, im Zusammenhalt mit seiner halbfranzösischen Abkunft. Lamborghini war Luxemburger. Die Vermutung der spanischen Staatsmänner, dass er ein Freund Frankreichs sei, als nicht ungerechtfertigt erscheinen. Die Jesuiten und die Friedensfrage in der Zeit vom Prager Frieden bis zum Nürnberger Friedensexekutionshauptprozess 1635 bis 1650, Freiburg 1906, Seite 15 und folgende. Allgemein behauptete man, dass Lamormaini den sogenannten Mantuanischen Krieg von 1629 bis 1632 um die Erbfolge im Herzogtum Mantua veranlasst habe. Ein sehr gewundenes Schreiben, das Lamormaini, um sich von dem Verdachte zu entlasten, an den König von Spanien richtete, erreichte seinen Zweck nicht. Siehe Dudik am angegebenen Ort, Seite 245 bis 248. 41 vertrauliche Briefe des Kaisers an die Jesuiten Becanus und Lamormaini, die Dudik am angegebenen Ort, Seite 256 bis 278, herausgegeben hat, zeigen, wie vielseitig die Beichtväter in Anspruch genommen wurden und wie weit sie das Gebiet der Gewissensfragen ausdehnten. Selbst über die Besetzung von Hofmarschallstellen und über Rechtshändel wird ihre Meinung eingeholt. Meistens sind es aber Fragen der hohen Politik, die der Kaiser ihnen vorlegt. Die Verhältnisse in Ungarn, Böhmen und Schlesien, Einwirkungen auf die verschiedensten Kurfürsten. Häufig sind die Mahnungen des Kaisers, die Durchsicht übersandten Aktenstücke streng vertraulich zu behandeln. Auch für Tilly empfängt der Jesuit kaiserliche Aufträge. Für den Bruder des Kaisers, den Erzherzog Leopold, besorgen die kaiserlichen Beichtväter erhebliche Geldgeschäfte und so weiter. Eine wahrhaft sklavische Abhängigkeit in privaten und öffentlichen Angelegenheiten von den Jesuiten zeigt sich in diesen kaiserlichen und erzherzoglichen Briefen. Gindeli, Die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Band 2, Seite 10 und folgende, schildert die Abhängigkeit ausführlich. In einem Falle versagte aber der jesuitische Einfluss, obwohl er mit Hochdruck arbeitete. Dem Kaiser gereicht dies zur Ehre, den politisierenden Jesuiten zur Schmach. Damals, 1635, war für den Kaiser eine Möglichkeit vorhanden, Frankreich von der weiteren Teilnahme an den deutschen Händeln abwendig zu machen, wenn er diesen Dienst mit der Abtretung des Elsasses erkaufen wollte. Im Falle er sich zu diesem Opfer entschloss, brauchte er mit Sachsen nicht zu verhandeln und die Lausitz nicht an dasselbe abzutreten. In Rom wünschte man, dass der Kaiser die französischen Forderungen befriedige. Papst Urban VIII. Wollte auf diese Weise Frankreich mächtiger machen und die Lausitz den protestantischen Händen entreißen. Damals bekam der Jesuit Lamormain von Rom eine Instruktion, in diesem Sinne auf den Kaiser einzuwirken und ihm die Wiedererwerbung und Rekatholisierung der Lausitz als ein Gott wohlgefälliges Werk hinzustellen, um dessen Willen der Elsass geopfert werden könne. Aber wie sehr sich auch Lamormain bemühen mochte, diesmal nützten ihm alle seine Mahnungen nichts. Siehe Gindeli am angegebenen Ort, Seite 14 und folgende. Für Kaiser Ferdinand war des Jesuitenrat so unentbehrlich, dass er, wenn Lamormain krank war, den Fürsten von Eggenberg zu ihm schickte und seine Ansicht erbat. So sprechen Kevenhillers Annalen Wahrheit aus. Lamormain tyrannisiere den Kaiser und die Fürsten. Er habe den Kaiser so in seiner Gewalt, dass nicht der Kaiser, sondern die Jesuiten regieren. Band 11, Seite 595. Durch lamormainischen Einfluss wurden auch ausländische Jesuiten für den Kaiser in Bewegung gesetzt. Im Dezember 1619 schickte Ferdinand II. Den Grafen Wratislav von Fürstenberg zu Ludwig XIII. Nach Paris, um den König zur Hilfe zu bewegen. Anfänglich waren alle Versuche vergeblich. Zuletzt gelang es ihm, dem Grafen Fürstenberg, den königlichen Beichtvater, den Jesuiten Arnaud, für sich zu gewinnen. Vielleicht hatte dieser, was wahrscheinlich ist, von Rom die Weisung erhalten, sich zugunsten Ferdinands zu verwenden. Jedenfalls unterzog er sich dieser Aufgabe. Am Weihnachtsfeste stellte er dem König die Verpflichtung vor, dem um der Religion willen bedrängten Kaiser beizustehen. Am Abend desselben Tages fand sich der königliche Geheimsekretär bei Fürstenberg ein und hinterbrachte ihm die Nachricht, dass nicht bloß der König, sondern auch die Minister für eine tatkräftige Unterstützung des Kaisers gewonnen seien. Siehe Gindeli am angegebenen Ort, Band 3, Seite 6. Zitiert wird ein Originalbericht Fürstenbergs an den Kaiser, datiert 24. Dezember 1619.